Immer wenn das kleine Gespenst in der nächsten Nacht aufwachte, war es enttäuscht und ärgerlich. Doch so schnell gebe ich nicht auf. Heute klappt es vielleicht schon besser. Ich versuche es jedenfalls noch einmal. Aber jeder Versuch misslang. Das kleine Gespenst hatte kein Glück mit dem Wachbleiben. Wenn ich bloß einen Ausweg wüsste. Aber heute ist eh schlechtes Wetter. Ich gehe den General und die Grafen besuchen. Schlecht gelaunt schwebte das kleine Gespenst in das Burgmuseum. Georg Kasimir und die anderen Grafen und Ritter blickten spöttisch aus ihren goldenen Rahmen. Wenigstens kam es ihm so vor. Und der General Thorstenson zog ein Gesicht, als wollte er jeden Augenblick in ein schallendes Gelächter ausbrechen. Na, guckt bloß nicht so. Das fehlt mir gerade noch, dass ihr euch über mich lustig macht. Ach, ihr könnt mich doch alle. Gerade wollte das kleine Gespenst dem General samt den Grafen und Rittern den Rücken kehren, da sah es in einer der Glasvitrinen die goldene Uhr liegen. Thorstensons Taschenwecker. Den hat er damals in der Eile, als er so schnell mit seinem Regiment abziehen musste, verloren. Dieser alte Taschenwecker war später auf Umwegen als Erinnerungsstück in das Burgmuseum gekommen. Das kleine Gespenst hatte früher schon manchmal mit Thorstensons Wecker gespielt, daher konnte es mit ihm umgehen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, mein lieber Thorstenson, wenn ich mir deinen Taschenwecker ein bisschen ausleihe. Du musst nämlich wissen, dass ich ihn in der nächsten Zeit außerordentlich gut verwenden kann. Das kleine Gespenst schwang den Schlüsselbund, die Vitrine öffnete sich und es holte die Uhr heraus. Dann zog es sie auf und eilte damit zurück auf den Dachboden. Zufrieden stieg es in seine Truhe und stellte den Wecker auf 9 Uhr früh. So, 9 Uhr. Wenn ich mit einem Ohr auf der Uhr liege, muss ich ja wohl wach werden, wenn das Läutwerk rappelt. Da kann nichts schiefgehen. Aber das kleine Gespenst hatte sich schon wieder verrechnet. Der Wecker des Generals hatte zwar pünktlich um 9 gerasselt, aber das kleine Gespenst hatte ihn nicht gehört. Es schlief einfach weiter bis nachts um 12. Erst als die Schläge der Mitternachtsglocke vom Rathaus zur Burg heraufklangen, wachte es auf. Ich möchte bloß wissen, wie so etwas möglich ist. Jetzt habe ich schon mit einem Ohr auf dem Wecker gelegen. Entweder bin ich taub oder der Wecker tut's nicht mehr. Das kleine Gespenst versuchte sein Glück mit dem Wecker ein zweites und ein drittes Mal. Aber immer mit dem gleichen Misserfolg. Also das mit Thorstensons Taschenwecker klappt auch nicht. Ich bringe ihn diese Nacht wieder zurück und lege ihn auf seinen alten Platz in die Glasvitrine. Das war gut, dass das kleine Gespenst Thorstensons Taschenuhr wieder an ihren Platz zurückbringen wollte. Denn inzwischen hatten die beiden Museumsaufseher den Verlust des kostbaren Stückes bemerkt und es hatte eine Riesenaufregung gegeben. Sogar die Polizei war benachrichtigt worden und der Herr Kriminaloberwachtmeister Holzinger hatte festgestellt: Da müssen ganz ausgekochte Burschen am Werk gewesen sein. Eine solche Vitrine knacken, ohne dass hinterher die geringsten Spuren zu finden sind, das bringen nur Leute fertig, die eine Menge davon verstehen. Ja, und nun? Nun lag die goldene Taschenuhr wieder an ihrem Platz, als wäre nichts geschehen. Sollten sich doch die Museumsaufseher ruhig den Kopf zerbrechen, wie sie wieder dahin gekommen war. Dem kleinen Gespenst war das einerlei. Das kleine Gespenst hatte seine eigenen Sorgen. In der Nacht traf es wieder seinen Freund, den Uhu Shuhu, auf seinem Baum und erzählte ihm die ganze Geschichte. Können Sie sich erklären, wieso mich der Wecker des Generals nicht geweckt hat? Er hat bestimmt geläutet. Ich habe ihn in der Geisterstunde ganz oft ausprobiert. Tja, zu jedem Gespenst auf Erden gehört eine bestimmte Uhr. Ach ja? Ja. Und von dem Gang dieser Uhr hängt es ab, wann das Gespenst erwacht und wieder einschläft. Aber ich habe doch gar keine eigene Uhr. Wissen Sie, lieber Freund, ich an Ihrer Stelle würde mich damit abfinden, dass es auf Erden gewisse Dinge gibt, die sich nicht ändern lassen. Dazu gehört ganz offensichtlich, dass man als Nachtgespenst nicht am Tage herumgeistern kann. Das sollten Sie einsehen und sich damit zufrieden geben. In diesem Gespräch war das kleine Gespenst sehr traurig. Auch in den folgenden Nächten ließ es den Kopf hängen. Nach allem, was ich jetzt erlebt habe, glaube ich nicht, dass ich jemals die Welt bei Tage zu sehen kriege. Aber man weiß ja, dass Wünsche mitunter gerade dann in Erfüllung gehen, wenn man am allerwenigsten damit rechnet. Seit dem Gespräch mit dem Uhu Schuhu war eine knappe Woche vergangen. Die Rathausuhr hatte gerade mal wieder 12 geschlagen und wie immer war das kleine Gespenst mit dem letzten Glockenschlag aufgewacht. Es rieb sich den Schlaf aus den Augen, es reckte und streckte sich, stieg aus der Truhe, stieß mit dem Kopf an die Spinnweben und kam hinter dem Schornstein auf den Dachboden angeschwebt. Aber nanu, der Dachboden sieht ja heute ganz anders aus. Der ist ja viel heller als sonst. Viel geräumiger. Ach so, ja. Durch die Ritzen zwischen den Dachziegeln schimmert goldenes Mondlicht herein. Daran liegt das wohl. Hä? Goldenes Mondlicht? Mondlicht ist doch silberweiß. Manchmal mit einem Stich ins Bläuliche. Aber golden?